Ja, und jetzt kommen wir hier zu dem aktuellen Wahnsinn, der auf unserem Planeten herrscht. Tränenwäldchen hier mit einem Song aus dem Jahre 2006. Der Wahnsinn, Mensch! Hannover City bebt und lebt. Es ist einfach nur genial hier heute live für euch.